Wie die südkoreanische Internetzeitung Tonglist berichtete, fand am 14. August auf dem Platz vor dem Kwanghwa-Tor in Seoul unter Leitung vom südlichen Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni die 1000-Personen-Roundtable-Sitzung der Vertreter aller Gebieten für die Verwirklichung des Süd-Nord-Dialogs und den Frieden auf der Koreanischen Halbinsel statt. Es wurde ein Appell angenommen.